Hinweise für Individual- und Gruppenreisen. A3b. Hören und vergleichen Sie. Welche Fragen haben die Touristen noch? Notieren Sie. Dialog 1. Wir möchten in die Südwesttürkei fahren. Wissen Sie schon, wohin genau Sie möchten? Wir kennen nur die Orte Bodrum und Fethiye. Wissen Sie schon, ob Sie ein Auto mieten? Oder sind Sie an der Rundreise interessiert? Wir mieten ein Auto. Ephesos müssen Sie sehen. Sie haben sicher von dem berühmten Hadrian-Tempel und der Celsius-Bibliothek gehört. Und es gibt noch andere Sehenswürdigkeiten. Wie kommt man dorthin? Sehen Sie hier. Ephesos liegt westlich von Seldschuk an der E87. Können Sie uns auch sagen, wie weit es bis Pamukkale ist? Pamukkale liegt 100 Kilometer östlich von Seldschuk. Und könnten Sie uns eine Unterkunft empfehlen? In der Gegend von Seldschuk gibt es schöne Hotels. Ich gebe Ihnen ein paar Adressen.